Erster sagt Jahwe, dass er groß ist. Sagt Jahwe, dass er stark ist. Zweiter ehrt den Namen von Jahwe. Betet Jahwe an. Er ist heilig. Dritter, die Stimme von Jahwe ist über dem Wasser. Gott donnert laut. Vierter, die Stimme von Jahwe ist sehr stark. Seine Stimme ist herrlich. Fünfter, die Stimme von Jahwe macht Bäume kaputt. Er zerbricht Bäume im Libanon. Sechster, er lässt die Berge hüpfen wie junge Tiere. Der Libanon und Sirion bewegen sich. Siebter, die Stimme von Jahwe macht Blitze aus Feuer. Achter, die Stimme von Jahwe schüttelt die Wüste. Er schüttelt die Wüste Kades. Neunter, die Stimme von Jahwe macht den Wald leer. Alle rufen in seinem Haus, Jahwe ist groß. Zehnter, Jahwe sitzt über dem großen Wasser. Er ist König für immer. Elfter, Jahwe gibt seinem Volk Kraft. Jahwe schenkt seinem Volk Frieden.